Kapitel 5 Verben Vergangenheit Perfekt 3 Übung 2 Tschüss, Mama. Ergänzen Sie das Verb im Partizip Perfekt. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Räum bitte noch dein Zimmer auf. Das habe ich doch schon aufgeräumt. B. Kaufst du bitte noch ein? Ich habe doch schon eingekauft. C. Bringst du bitte noch den Müll weg? Ich habe ihn schon weggebracht. D. Und mach die Musik aus, wenn du gehst. Mama, die hab ich schon ausgemacht. E. Zieh dich warm an. Heute Abend wird es kalt. Schau mich an. Ich habe mich doch warm angezogen. F. Na dann, verpasst den Bus nicht. Den habe ich gerade verpasst.